Ich sitze morgens am Klo, nach 20 Bier. So sehr ich mich bemühe, ich bin kein Gang bei mir. Reinig ist der Stuhl und riecht gut auf. Jedes Mal dasselbe, es krummelt in meinem Bauch. Ich bin kein Kackpapier und das nach all dem Bier. Ich bin kein Kackpapier, jetzt bin ich angeschmiert. Ich bin sie nicht, ich bin